Mein Name ist Harriet Delany und ich komme aus Kenia. Ich bin das lebende Beispiel für Diversity, denn ich bin schwarz, eine Frau, Mutter und Karrierefrau. Zusammen können wir lernen, der gegenüber Mensch so zu sehen, wie er ist, ohne den zu verurteilen oder zu befürchten. Wir können es lernen, anderen Menschen Chancen zu geben und nicht nur von Stereotypes oder Generalisierung überzeugt zu werden. Denn jeder Mensch ist anders, auch unter Familie oder Freunde. Erstens, als Kind war meine Wünsche, ins Ausland zu gehen. Ich wollte andere Sprache lernen, andere Kultur und Menschen kennenlernen. Es ist etwas, was ich liebe. Zweitens, die Welt wird durch Globalisation, Technologie und so weiter immer kleiner. Hundertprozentig homogene Gesellschaften werden immer weniger überall in der Welt zu finden. Das bedeutet, wenn wir langsam lernen, offen zu sein, wenn wir uns freier fühlen und keine Angst vor anderen Menschen zu haben. Denn es ist durch diese Angst, dass wir das Gefühl bekommen, uns zu beschützen zu müssen. Uns zu beschützen in diesem Fall bedeutet, die Menschen, die anders sind, zu hassen, diskriminieren, verurteilen, in schlimmer Fall zu verletzen oder auch zu töten. In dem Buch gibt es viele Schritte zu machen. In meinem Kapitel stelle ich auch meinem Heimatland Kenia und das Kontinent Afrika kurz vor. Das heißt, sie werden ein anderes Land und andere Mentalität, andere Politik und so weiter kennenlernen. Es ist ganz anders als Deutschland. Nun können Sie als Leser oder auch als Manager etwas von diesem dunklen Kontinent lernen? Machen Sie diese einen Schritt weiter und finden Sie es raus. Jumbo Deutschland. Zahlen sind mächtig, denn sie können sowohl Jubel auslösen, als auch Angst und Schrecken verbreiten. Hier ist eine ganz besondere Zahl der zweiten Kategorie, die uns alle Sorgen bereiten sollte. Weltweit waren im Jahr 2014 laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 59,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Nicht vor Naturkatastrophen, sondern vor anderen Menschen. Großteils sogar von ihren eigenen Mitbürgern. Ihr eigenes Land konnte oder wollten sie nicht mehr beschützen. Offiziell werden Flüchtlinge unterteilt in Binnenvertriebene, Asylsuchende und Staatenlose. Doch eins verbindet sie alle. Sie müssen den Ort verlassen, den ihnen auf der Welt am meisten bedeutet. Sie müssen ihrem Wohnort, manchmal sogar ihrem Land und ihrer Kultur, aber in jedem Fall ihre Heimat, vor langer Zeit oder sogar für immer den Rücken kehren. Und damit oftmals auch ihre Familie, Freunde, ihre gesamten sozialen Strukturen und last but not least ihre über viele Jahre hart erarbeiten, wenn auch oftmals kargen Besitztümer verlassen. Die Erinnerung ist das Einzige, das sie mitnehmen dürfen. Ich glaube, dass die Menschen, von denen sie vertrieben wurden, ihnen diese Erinnerung auch noch nehmen würden, wenn sie nur die Macht dazu hätten. Wie auch immer, jeder Einzelne den Begriff Heimat für sich definieren mag. Heimweh ist ein Schmerz, der ein Leben lang brennen kann. Jahr für Jahr müssen immer mehr Menschen diesen heißen Schmerz in ihre Herzen und Seelen spüren. Denn Jahr für Jahr wird die Zahl der Vertriebenen größer. Jedes Jahr sorgen Menschen und technologischer Fortschritt dafür, dass die Welt sich immer mehr vernetzt. Die Bevölkerung wird immer aufgeklärter. Parallel dazu steigt die Zahl der Flüchtlinge ständig an. Gibt es einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Ich bin keine Expertin für Flüchtlingsfragen. Ich weiß nur das, was alle wissen, weil wir es alle Tag für Tag in den Nachrichten sehen. Verzweifelte Menschen, die versuchen, mit Hilfe von Schleppern Grenzkontrolle zu überwinden. Menschen, die von einem neuen, einem besseren Leben träumen. Doch bereits der Weg in diesem Leben bedeutet für viele den Tod. Sie ersticken qualvoll in Containern oder ertrinken irgendwo im Mittelmeer. Kennen Sie das Bilder, wo Mütter ihre kleinen Kinder voller Verzweiflung über Zäune von Flüchtlingslager werfen? In der Hoffnung, dass drüben ein besseres Land auf sie wartet. Ihr Winken meint nicht, leb wohl, sondern komm zurück zu mir. Doch tief in ihnen wissen sie genau, dass sie einander niemals wiedersehen werden. In ihren Augen ist das Behalten des nackten Lebens diese Gewissheit wert. Viele dieser Szenen spielen sich in Afrika und im Nahen Osten ab, denn hier sind Konflikte und Kriege Teil des politischen, ethnischen und religiösen Miteinanders oder besser gesagt Auseinanders. Die Welt draußen schaut zu und spendet ein bisschen, um das quälende Gewissen zu beruhigen und das Gefühl des Mitleids zu lindern. Geld als Balsam für die eigene Seele. Zuschauen ist in Augen vieler eine neutrale Haltung. Ich sehe das anders, denn für mich heißt Zuschauen billigen. Zuschauen ist für mich nicht Passivität, sondern insbesondere in diesem Fall ein Synonym für Wegschauen. Europa hat weggeschaut, als der Kosovo brannte, als das Land namens Jugoslawien aufhörte zu existieren. In Syrien lodert die nackte Gewalt seit 4 Jahren. Chemische Kampfstoffe fallen vom Himmel Deutschland und auch der Rest der Welt. Hilft mit politischen Informationen, Sendungen und mahnenden Appellen der Entrüstung. Der Völkermord in Ruanda hat uns alle klar gemacht, wozu Menschen im Blutrausch fähig sind. Nach 100 Tagen des Zuschauen und Wegschauen waren 1 Million Menschen tot, 500.000 Mädchen und Frauen vergewaltigt und 160.000 Haushalte ohne Erwachsenenvorstand. Meine Heimat ist Kenia, ein wunderbares und auf den ersten Blick stabiles Land, aber nur eines von unzähligen Ländern, die einst unter der Herrschaft des britischen Empires standen. Vor 60 Jahren lehnte sich hier Bevölkerungsgruppe der Kikuyu gegen die Colonial Herren auf, die mit der kompromissloser Härte zurückschlugen. Im Mau-Mau-Krieg, genannter Konflikt, führte die Briten Ende der 50er Jahre den blutigsten Kampf ihrer gesamten Entkolonialisierungsprozess. Dabei verbündeten sie sich mit vielen der 50er Bevölkerungsgruppen Kenias, die fortan an der Seite des Feindes gegen die Kikuyu, die eigene Bevölkerung, kämpften. Den Krieg haben die Kikuyu verloren, doch die Unabhängigkeit gewann sie bereits 1963. Was ebenfalls folgte, war ein politisches System, das in vielen Ländern südlich der Sahara heute mehr denn je floriert. Machthungrige Präsidenten, die einen loyalen Clan um sich scharen, der mit eiserner Faust den Rest der Bevölkerung am Boden hält, während die Entwicklungshilfe in dunklen Kanälen versickert und auf dem schwarzen Konten der Machthaber weiß gewaschen wieder auftaucht. Es sind dieselben Konten, auf denen die abgeschafften Gewinne aus dem Ausverkauf von Bodenschätzen, Blutdiamanten und andere Rohstoffe landen. Markthunger führt zu Gewalt, Unruhen, Überfälle und Tote sind gerade in unseren Großstädten an der Tagesordnung. Besonders heftig sind die Ausschreitungen vor, während und nach Wahlen. Wenn es um Macht geht, die vor viele Jahre verteilt wird, verlieren viele Menschen jegliche Menschlichkeit. Mit der Unabhängigkeit begann in Afrika die Herrschaft der Despoten, Diktatoren, Usurpatoren und Tyrannen. Einer von ihnen war Jomo Kenyatta, der erste Ministerpräsident Kenias. Mit der Landreform wurde aus dem ehemaligen Aushilfsschreiner und Landarbeiter der reichste Großgrundbesitzer des Landes. Damit war er auf einen Schlag der vermögendste Kenianer, der jemals gelebt hat. Unser zweiter Präsident, Daniel Arap Moi, führte die Politik der Unterdrückung ebenso fort wie seine Nachfolger Mwai Kibaki. Uhuru Kenyatta, Sohn des ersten Präsidenten und amtierenden Regierungschefs, macht dort weiter, wo seine Vorgänger aufgehört haben. Sie alle haben sich Ländereien in unvorstellbarem Ausmaß einverleibt und Millionen andere ausgestoßen. Reichtum macht mächtig. Reichtum in Verbindung mit Macht macht noch mächtiger und gleichzeitig skrupelloser. Wer die Autorität einer kenianischen Regierung anzweifelt, wird inhaftiert, gefoltert oder sogar getötet. Korruption in all seinen Farben bestimmt unser Tagesgeschäft. Und es werden mehr arme Menschen durch Polizisten getötet, von denen sie eigentlich beschützt werden sollte, als durch Kriminellen. Ein kenianisches Sprichwort sagt, in Kenia bist du schuldig, bis dein Reichtum bewiesen ist. In einem Land, wo die Masse von weniger als $2 am Tag leben muss, ist das Leben selbst das einzige Wertvolle, was die Menschen besitzen. Doch Armut, und das werden viele Menschen, die Armut noch nie kennengelernt haben, niemals verstehen, ist kein Synonym für Elend. Und das Schlimmste an Armut ist, dass es ihr nicht gelingt, die Menschen davon abzuhalten, glücklich zu sein. Das Lebensmotto der Kenianer lautet: Ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein Tag, an dem du nicht gelebt hast. Glück findet man von allem in der Familie, die in Kenia und bei allen unserer Nachbarn einen ganz besonderen Stellenwert hat. Denn in der Familie ist man immer füreinander da. Die Eltern zeigen bei uns den Kindern, wie man es durch den großen Sturm schafft. Die Kinder zeigen im Gegenzug den Eltern, wie man in Regen tanzt. Rund 50 Sprachen kann man in Kenia hören. Amtssprachen sind Swahili und Englisch. Doch diese beiden Sprachen werden fast nur in den großen Städten gesprochen. Wer ein besseres Leben sucht, versucht mit Hilfe seiner Englischkenntnisse in der englischsprachigen Welt außerhalb Afrika Fuß zu fassen. Die USA, Großbritannien, Australien, Kanada oder Neuseeland. Die Liste der Wunschländer ist lang. Ich tanze bei dieser Tradition aus persönlichen Gründen meinen eigenen Tanz. Seitdem ich ein Kind war, träumte ich von einem Leben in Deutschland. Dass ich für die Erfüllung dieser Traum eine weitere Sprache lernen musste, noch dazu eine sehr schwierige, hindert mich nicht daran, im Alter von 20 Jahren meine Heimat zu verlassen, um meinem persönlichen Glück in Deutschland eine neue Heimat zu geben. Land ist Heimat, Familien auch. Eine Stadt verfügt über dieselben Strukturen wie eine Familie und die funktioniert nur mit Eltern, die das Wohl ihrer Kinder im Auge haben. Durch die Kolonialisierung wurde den Kindern, dem Volk Kenias, eine Zukunft versprochen, die nicht eingehalten werden konnte. Jomo Kenyatta hat unser Land 1963 von den Briten adoptiert. Doch schon im Laufe seiner ersten Regierungsperiode war allen bewusst, dass er unserem Volk ein schlechter Vater war. Das Schlimmste, was er und seine Nachfolger uns angetan haben, ist die Hoffnungslosigkeit, die sie in unser Kopf gepflanzt haben. Die meisten glauben nicht mehr, dass es einen Weg aus dem Hamsterrad der Armut gibt und einen Blick aus der Vögelperspektive gibt ihnen recht. Wie sieht Kenia heute aus? Zumindest außerhalb der Touristenzentren. Bildung und Gesundheitswesen existieren kaum. Es herrschen Gesetze, die nicht zu den Bürgern passen. Defizite, wohin man nur schaut. Und wer schaut, der schweigt, wenn er klug ist. Wer wegschaut, der überlebt, denn ein Feigling kann am Abend zu seiner Familie zurückkehren. Wer aufsteht und anklagt, risikiert nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie. Familie macht erpressbar. Meinungsfreiheit ist bei uns unbekannt. Und wer sie doch kennt, den hindert die Angst, sie zu nutzen. Welche Zukunft hat ein solches Land? Werden wir wie Tunesien und Ägypten Revolution und Tod erfahren? Oder gibt es für unsere Familie eine friedliche Lösung? Bekommen wir irgendwann die Eltern, von denen wir glauben, dass wir sie verdient haben? Eines Morgens irgendwo in Kenia. Wer an Kenia denkt, denkt an die Maasai. Unsere berühmten Nomaden leben vor deren Viehzucht und ziehen von Ort zu Ort, damit ihre Schafe, Ziegen und vor allem die Rinder, die Statussymbol dieser patriarchalischen Gesellschaft, Nahrung finden. Sie bauen sich Hütten aus Kudang, lassen sie eine Weile nieder und ziehen weiter, wenn sie und die Rinder es für richtig halten. Ihr Hauptnahrungsmittel ist das Blut dieser Tiere, das sie mit Milch mischen und dann Saroi nennen. Das Volk der Maasai lebt nach uralten Riten, Zeremonien und Traditionen. Eine davon fordert das Töten eines Löwen, um Mut und Männlichkeit zu beweisen. Eine andere verbietet schwangere Frauen während der Geburt zu schreien. Dasselbe Verbot gilt für junge Männer während der Beschneidung. Eine mehr als bizarre Form der Gleichberechtigung, doch nicht alle Traditionen muss man verstehen. Eines Morgens vor vier Jahren wurde ein Dorf der Maasai von Regierungstruppen umstellt. Mit vorgehaltenen Waffen wurde die Familie gebeten, je ein Kind in die Schule eines amerikanischen Missionärs zu schicken. Der siebenjährige Joseph Lekuton folgte dieser Aufforderung. Er lernte lesen und schreiben und entpuppte sich auch in alle anderen Fächer als guter und lernhungriger Schüler. Jedes Jahr durfte er in diesen Ferien zu seiner Familie zurückkehren. Ob diese jedoch gerade 8 oder 80 Kilometer entfernt ihre Hütten aufgebaut hatte, wusste er nicht. Er zog jedes Mal ein paar Tage und Nächte mutterseelennah alleine durch Busch und Savanne, bis er sie endlich gefunden hatte und half dann ein paar Wochen beim Versorgung der Rinder. Seine guten Leistungen brachte ihn schließlich auf die High School, wo er ebenfalls mit herausragenden Leistungen zu glänzen wusste. Ein Stipendium für die St. Lawrence University in New York folgte ebenso wie ein Abschluss in Harvard. Das Leben war schön, doch eines Tages entschloss sich Joseph nach Kenia zurückzukehren, um seinem Volk zu helfen. Seit 2007 ist er Mitglied des Parlaments in Nairobi. Seine erste Vision: sauberes Trinkwasser für jeden Nomaden innerhalb von 5 Jahren. Seine zweite Vision: Verbesserung des Gesundheitswesens. Ein unglaubliches Unterfragen in einem Land, in dem Menschen von ihren Angehörigen in Schubkarren 30 Kilometer zum nächsten Krankenhaus transportiert werden, in denen im Laufe einer Kaiserschnitt oder eine andere Operation gelegentlich der Strom ausfällt. Joseph Lacouton hat sich viel vorgenommen. Er ist Parlamentarier und zählt somit zu den Führern unseres Landes, zu den Hoffnungsträgern einer ganzen Nation, die die Hoffnung auf Veränderung eigentlich schon längst begraben hatten. Aufgeklärte Führer sind es, die Große in ganz Afrika bewegen können. Menschen, die für ihre Kinder nicht nur ausführen, sondern auch denken und analysieren, ganz so wie gute Eltern es tun sollten. Erziehung und Ausbildung sind die Schlüssel für unsere Zukunft. Ein Land braucht keine Entwicklungshilfe, um zu überleben. Wer wirklich überleben will, kann das aus eigener Kraft schaffen. Dein Thema ist dein Kind und dein Volk. Land, Familie oder Unternehmen. Erfolg basiert überall in jeder sozialen Struktur auf Harmonie, und Harmonie basiert immer auf Führungsqualitäten. Wer es gut mit seinen Mitarbeitern meint, der behandelt sie so, wie er seine Kinder behandelt. Denn Liebe und Respekt sind auch hier die Schlüssel, die Türen öffnen können, die sonst für immer verschlossen bleiben. Führen heißt immer fordern, aber niemals dominieren. So wie ein politischer Führer, das voll seine Volkes vor Augen hat, wenn er Straßen baut, um die Menschen zu vernetzen, so ist es auch für Führungskräfte wichtig, den Mitarbeitern eine optimale Infrastruktur für die täglichen Prozesse zur Verfügung zu stellen. Ein Geschäftsführer hat im Unternehmen dieselbe Funktion wie ein Familienoberhaupt in der Familie. Definieren Sie den Begriff Familienunternehmen unter diesem metaphorischen Aspekt völlig neu, um den Zusammenhang zwischen Erziehung, Gemeinschaft und Zukunft zu erkennen. Vermeiden Sie in Führungsfragen stets Grenzen zu überschreiten, denn Geduld ist auf der ganzen Welt begrenzt. Wenn Mitarbeiter Führungsmangel ausbaden sollen, ist ihr letztes Gegenmittel Passivität oder der Streik die offensive Form der Passivität und des aktiven Widerstands. Sie reagieren so wie ein Volk, das ein Rebellion ansettelt. Natürlich wird es dabei in einem Unternehmen nicht nur zu Marktübernahmen kommen. Das Tischtuch des Vertrauens ist aber vorerst zerschnitten und das vielleicht langfristig. Und das wirkt sich immer auf das Ergebnis aus. Die Hürden sind hoch. Wer seine Mitarbeiter wie seine Kinder behandeln möchte, muss aufhören, in Quartalen zu denken. Langfristige Generationendenken ist zwar kurzfristig gesehen kostenintensiver, sorgt aber auf Dauer für eine neue Form der Loyalität. Denken Sie dran, zufriedene Mitarbeiter sind die beste Botschaft Ihres Unternehmens. Ein Unternehmen namens Afrika. Zahlen sind mächtig, denn sie können sowohl Jubel auslösen als auch Angst und Schrecken verbreiten. Hier ist eine ganz besondere Zahl der ersten Kategorie. Kenia wird 2015 laut einer Bloomberg-Studie ein wirtschaftliches Wachstum von rund 6% erreichen. Damit liegt das afrikanische Land hinter China und den Philippinen auf Platz 3 der besten Listen. Auf Platz 6 bereits das zweite Land des schwarzen Kontinents, Nigeria. Die gleiche Sprache sprechen seit Jahren die Statistiken des Internationalen Währungsfonds. Das Bruttosozialprodukt der afrikanischen Länder steigt stärker als das der asiatischen. Im Zeitraum zwischen 2001 und 2010 führte Angola die Liste mit einem Wachstum von 11,1% an. In den Top 10 dieser Statistik sind afrikanische Länder reichlich vertreten. Nigeria, Äthiopien, der Tschad, Mosambik und das Schlussschlicht Ruanda mit immerhin noch 7,6% Wachstum. Diese Zahlen machen jeden Afrikaner stolz. bis sie hinter die Kulissen der Zahlenschieber schauen. Denn trotz dieser Zahlen leben mehr als 40% aller Kenianer unter der Armutsgrenze. Die Wahrheit sieht nicht nur mathematisch anders aus. Wer aus näher zu nix 11,1% mehr macht, hat immer noch sehr, sehr wenig. Zu wenig, um das Volk teilhaben zu lassen. Denn das Wachstum wandert auch weiterhin in die Taschen der Mächtigen. Das Bild, das die Medien in den Gebärländern über Afrika vermitteln, muss an die Realität angepasst werden. Seit Jahren wird der Kontinent mit einem einzigen Satz charakterisiert. Bürgerkriege, Hungersnöte und Armut bestimmen einen Kreislauf, aus dem kein Aussprechen jemals möglich sein wird. Friedenstruppen und Entwicklungshilfe seien folglich notwendig, um immer wieder auf neu die gravierendsten Probleme zu lösen oder zumindest deren Folge zu lindern. Die Fakten sind aber andere. Es gibt 54 Länder in Afrika. Nur in den wenigsten Sub-Saharan-Ländern herrscht tatsächlich Krieg. Angesichts der ethnischen Vielfalt durchaus beachtenswert. Wer in Afrika wirklich etwas ändern möchte, wer den Kreislauf aus Armut und Hoffnungslosigkeit für immer unterbrechen will, muss den Blickwinkel ändern und darauf ab sofort sein Handeln ausrichten. Hier sind einige dieser neuen Blickwinkel. Die Vereinten Nationen zahlen seit den 60er Jahren Entwicklungshilfe. Bisher sind rund 1 Billion Dollar, das sind 1.000 Milliarden geflossen. Dennoch ist Afrika heute ärmer als jemals zuvor. Es liegt sogar der Verdacht nahe, dass Entwicklungshilfe Armut erhöht. Warum tut man das? Warum geht man weiterhin einen Weg, der kein Ende hat und keinen Wendepunkt? Warum wird Jahr für Jahr mit Milliarden die Armut bekämpft, mit Geldern, die in Staatshaushalten versickert, sodass bei den Bedürftigen gar nichts ankommt? Warum wird stattdessen nicht Wachstum, ja sogar Wohlstand erzeugt? Die Antwort ist erschreckend einfach. Weil von außen die Symptome der afrikanischen Krankheit behandelt werden, statt von innen die Ursache zu bekämpfen. Wohlstand entsteht in jeder Gesellschaft durch Unabhängigkeit, durch Freiheit und in der Folge durch Einkommen. Was uns die Geschichte gelehrt hat, kann man auf eine einfache Formel bringen. Unabhängigkeit ist nicht gleich Freiheit. Bodenschätzen haben für eine neue Form der Abhängigkeit gesorgt. Waren es früher die Kolonialmächte, sind es heute die mächtigen Wirtschaftskonzerne, die diese Rolle übernommen haben und das Level des afrikanischen Wohlstand bestimmen. Ein Wirtschaftskreislauf, der uns von Entwicklungshilfe unabhängig macht, kann nicht aufgebaut werden. Die logische Konsequenz: Der Durchschnittsafrikaner lebt weiterhin von Tag zu Tag. Er weiß heute noch nicht, was er morgen essen wird und was seine Kinder essen werden. Keiner kauft eine Packung oder gar eine Stange Zigaretten. Die Mehrheit kaufen Einzelstücke. Wir müssen endlich neue Wege finden, die aus der Misere herausführen. Ich bin der Meinung, dass die Welt noch niemals so viel Potenzial hatte wie heute, diesen Weg auch tatsächlich zu finden. Der andere Blickwinkel, der den Wandel in Afrika ins Rollen bringen kann, ist folgender. Wenn eine Regierung keine Entwicklungshilfe erhält, die immerhin zwischen 10% und 15% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, muss sie andere Geldquellen erschließen, um diese Ausgaben des Staatshaushalts begleichen zu können und um sich selbst zu finanzieren. Wo soll dieses Geld herkommen? Es gibt nur zwei Quellen. Die eine sind die internationalen Kapitalmärkte, die andere Quellen sind die Bevölkerung und die Unternehmen. Steuern heißt das Zauberwort, denn Steuern lassen auch in Deutschland die erforderlichen Gelder sprudeln. Steuern konnten allerdings nur die Unternehmen zahlen, die mit Gewinn produzieren. Wachstum erzeugt Wachstum. Die Regierung muss ein Interesse daran haben, dass die Bevölkerung die benötigten Abgaben auch tatsächlich leisten kann. Deshalb muss die Rahmenbedingungen für Wachstummöglichkeiten zur Verfügung stellen. Ein stabiles politisches System, ein faires Rechtssystem, Infrastruktur, alles, was auch in anderen Ländern für solche Prozesse benötigt würde, um den Weg von Entwicklungsland zum Wohlstand erfolgreich gehen zu können. Es müssen Strukturen geschaffen werden, die endlich so stabil sind, dass sie auch Investoren anlocken. Demokratie ist dabei sicherlich nicht die schlechteste Idee. Wer jeden Tag von 1 oder 2 Dollar zwischen 5 und 10 Kinder ernähren soll, hat allerdings keine Zeit, sich um das Implementieren demokratischer Strukturen zu kümmern. Außer in Ghana, Botswana und Mauritius gibt es in Afrika südlich der Sahara keine demokratischen Regierungen, die diese Attribut auch nur annähernd verdient hätten. Wenn es darum geht, sich über die politischen und wirtschaftliche Zukunft des schwarzen Kontinents Gedanken zu machen, sind weißen Experten traditionell ganz vorn dabei. Eine Vision, die aufhorchen ließ, hatte der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs, die er 2005 in seinem Buch Das Ende der Armut verbreitete. Halbierung der Armut innerhalb von 10 Jahren. Sachs schlug vor, das Gießkannenprinzip der Entwicklungshilfe auslaufen zu lassen und stattdessen mit zunächst 30 Milliarden Dollar jährlich die spezifischen Probleme der einzelnen Länder zu lösen. Zu diesem Zweck sollte die Industrieländer ihren Beitrag zur Entwicklungshilfe von 0,14% das Bruttoinlandsprodukt auf 0,7% anheben. Deutschlands Beitrag zu seiner Problemlösung ließe sich beispielsweise schon mit einer Senkung der Eigenheimzuschläge um 30% realisieren. Seine Kalkulation: Wachstum wird von Menschen gemacht. Ihr Überleben muss deshalb gewährleistet sein, weshalb AIDS, Malaria und Tuberkulose mit allen Mitteln zu bekämpfen seien. Das Gesundheitssystem in nahezu alle afrikanischen Länder benötigt dafür die Basics. Straßen, die zu Krankenhäusern führen, müssen ebenso gebaut werden wie Kraftwerke, die dann für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb notwendig Strom erzeugen. Nur wer weiß oder die Hoffnung hat, dass er morgen noch lebt, hat heute auch den Antrieb, etwas zu bewegen und somit zu ändern. Eine andere Meinung weckt ebenfalls Hoffnung auf Veränderung, denn sie stammt von einer klugen Frau, die zu den afrikanischen Wurzeln hat. Dambisa Moyo, geboren in Sambia, kann Abschlüsse aus Oxford und Harvard vorweisen und arbeitet für die Weltbank in Washington und beim New Yorker Investment Bank Goldman Sachs im Bereich Weltwirtschaft. Sie stellte bei der Präsentation ihrer Bestsellers End Aid eine einfache Frage, die noch niemanden gestellt hat. Wie lange soll Afrika noch von Entwicklungshilfe abhängig bleiben? Nennen Sie eine Zahl: 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder bis in alle Ewigkeit. Sie plädiert für eine möglichst schnelle Abschaffung der Geldgeschenke, denn die Zeit hat bewiesen, dass sie nicht funktionieren und wohl auch niemals funktionieren werden. Ihre einfache Gleichung lautete: Nur wer Geld hat oder es verdienen und sparen kann, kann in der Folge auch investieren und infolgedessen Wachstum erzeugen. Wenn sich eine Regierung mehr mit Geldgebern aus den Industrieländern als mit der eigenen Bevölkerung auseinandersetzt, dann stimmt etwas nicht in den Verhältnissen. Die Gebärstaaten behandeln Afrika wie ein unmündiges Kind, dem man die eigene Lebensfähigkeit nicht zutraut. Gerade in diesem Aspekt unterscheidet sich die geleistete Hilfe in Afrika von der, die auf alle anderen Kontinente geleistet würde. Damit greift man logischerweise die Würde eines ganzen Kontinents an. Moyos weitere Logik: Erst die Entwicklungshilfe macht Korruption in den bestehenden Ausmaß möglich. Und außerdem ist Entwicklungshilfe nicht anders als die Fortsetzung des ernst abgeschafften Colonial Status. Entwicklungshilfe finanziert nicht die Bekämpfung der Armut, sondern einen großen Teil der Staatsausgaben der einzelnen Empfängerländer. Teilweise bis zu 70%, in einzelnen Fällen sogar bis zu 90%. Wenn andere es bezahlen, ist es nicht so schlimm. Afrika leistet sich unter diesem Motto eine Bürokratie, die weltweit ihresgleichen sucht. Hilfsgelder sprudeln zusätzlich aus einer zweiten Quelle: Spenden aus der Bevölkerung der Gebärländer. In diesem Zusammenhang prangert Moyo die zahlreichen Hilfsorganisationen an, die sich zu einer Industrie gemausert haben, für die Helfen zu einem Selbstwerk geworden ist, der nur die Erhaltung der eigenen Art vor Augen hat. Durch die Einmischung von Prominenten wie Bob Geldof und Bono mit Projekten wie Band Aid und Aktionen wie einen Live-Aid-Konzerten sei das Helfen zu einem Teil der Unterhaltungsindustrie geworden. Geld sollte Afrika aufbauen und Wachstum erzeugen. Nach 1 Billion Dollar zeigt sich plötzlich, das Gegenteil ist passiert, denn die Armen wurden noch ärmer. Nur durch Umleitung der Geldströme und marktwirtschaftliche Reform sei eine Lösung überhaupt möglich. Warum nicht denselben Staatskapitalismus einführen, der auch China in eine blühende Industrienation verwandelt und innerhalb von 30 Jahren 300 Millionen Menschen aus den Fängen der Armut befreit hat? Chinesen investieren viel in den afrikanischen Kontinent. Sie wollen dort niemanden eine Religion aufzwingen oder ein politisches System installieren, sondern haben nur wirtschaftliche Interessen. Das imponiert den Afrikanern. Interessant ist auch, dass China für die Leistung im eigenen Land keinerlei Entwicklungshilfe in Anspruch genommen hat. Indien ist ein anderes Beispiel mit Vorbildpotenzial. Hier hat selbst erschaffenes Wachstum sogar dafür gesorgt, dass die Mittelschicht heute größer ist als die des Wirtschaftsriesen China. Ein System, das neue Perspektive versprach, war das System der Mikrokredite. Eine gute Idee, die nur einen Haken hat. Die meisten Afrikaner sind arme Bauern. Fast jeder zweite ist Analphabet und nicht jeden von ihnen fließt Gründerblut. Afrikaner wollen in erster Linie nicht die Welt erobern, sie wollen lediglich Jobs, die ihr Überleben sichern, die ihnen einen Hauch von Perspektiven vermitteln. Erst dann kann die nächste Stufe der Bedürfnispyramide anvisiert werden. Ziele sind viele vorhanden, aber auch mindestens ebenso viele selbst installiert Hindernisse. Wenn man für eine erfolgreiche Wirtschaft aufrüsten will, muss man sich vor Augen halten, dass eine Gesellschaft, in der Frauen mehr Handelsware als Menschen sind, sich um 50% des Humankapitals selbst beschneidet. Viel Theorie, wenig Praxis. Gesamt gesehen glauben die Afrikaner selbst nicht, dass die Zukunft besser wird. Schon die Statistik spricht gegen sie. In der Liste der 50 Länder mit den geringsten Lebenserwartungen finden sich 45 afrikanische. Trauriger Spitzenreiter ist Swasiland mit 32,1 Jahren. Alle sind sich einig, dass die Bekämpfung von Seuchen und Epidemien wie Ebola, AIDS, Malaria und Tuberkulose der erste Schritt aus dem Dilemma ist. Um diesen ersten Schritt allerdings gehen zu können, ist meiner Meinung nach nicht zuerst die Spritze eines Ärztes notwendig, sondern das Umdenken in den Köpfen der afrikanischen Führer, die ethnische Vielfalt in ihre Länder unter einen Hut bringen müssen, also das Umdenken in den Kopf ihrer Kinder bewirken muss. Kultur und Tradition sind prima. Wenn sie Wachstum verhindern, sollte man allerdings noch einmal darüber nachdenken, ob nicht einige dieser Traditionen aufgegeben werden sollten. Die Politik der Gebärstätten, Entwicklungshilfe und Spenden basieren im Augen einzig und allein auf dem Prinzip Schuld und Sühne. Das hat jedoch oder gerade deshalb in den 50er Jahren nicht Positives bewirkt. Patenschaften sind ein weiterer Aspekt, der diesen Bereich betrifft. Mögen sie den Einzelnen in einem Teil seines Lebens durchaus unterstützen. Für das Wachstum des Kontinents bringt es absolut nichts. Denn die Mehrheit der gut Ausgebildeten verlässt das Schiff, das noch eigentlich gar nichts mehr tiefer sinken kann. Kolonialismus hat das heutige Afrika erst möglich gemacht. Das einzige Gute, das uns die britischen Kolonialmacht hinterlassen hat, ist nicht die Pseudo-Freiheit, sondern ihre Sprache. Sie ist in meinen Augen die einzige Plattform, auf der Wirtschaft in Afrika gedeihen kann. Auf einem Kontinent, auf dem 2000 Sprachen gesprochen werden, ist Kommunikation als Basis nicht nur für landübergreifenden Handel schwer möglich. Sie selbst kennen vielleicht meine Muttersprache Swahili, vielleicht auch noch Hausa. Aber kennen Sie auch Fulfulde und Igbo? Vermutlich nicht. Dabei zählen sie zu den Hauptsprachen Afrikas. Igbo sprechen beispielsweise 25 Millionen Menschen. Serbisch bringt es im Vergleich lediglich auf 9 Millionen aktive Sprecher weltweit. Auf der anderen Seite werden viele afrikanische Sprachen nur von ein paar tausend Menschen gesprochen. Sprache ist wunderbar, aber sie hat auch isolierende Funktion. Hier allen dieselbe Kommunikationsbasis zu bieten, ist nach meiner Ansicht eine Priorität im Kampf um wahre Unabhängigkeit. Das alles funktioniert nur über Bildung, die wiederum die Basis für Aufklärung ist. Afrika muss das Rad dafür nicht nur erfinden, sondern nur aus der Geschichte lernen. Doch Geschichte ist nicht allein verantwortlich für die Probleme des Kontinents. Die Umstände, die Wachstum und Erfolg verhindern, beruhen auch auf eigenen Fehlern. Die größte Fehler war, sich von Entwicklungshilfe abhängig zu machen. Heute wissen wir, Hilfe hilft nicht immer. Was deutsche Firmen von Afrika lernen können. Seit vielen Jahren gibt es diese Form der Diskussion und viele gute Ideen sind daraus erwachsen. Umgesetzt wurde bis heute nichts. Afrika tritt weiterhin auf der Stelle. Nenne ich das etwa Erfolg der African Way? Nein, natürlich nicht. Erfolg ist etwas Positives und der Status quo in Unternehmen Afrika in Bezug auf Wirtschaft und Wachstum hat nicht sehr viele Höhepunkte. Wer Erfolg haben möchte, muss nicht nur von seiner Idee, sondern auch von sich selbst überzeugt sein. Mit Entwicklungshilfe erzeugt man allerdings kein Selbstbewusstsein. Man betäubt es damit. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit. Nehmen Sie sich von uns Afrikanern ein bisschen Zeit und schauen Sie, was Sie und Ihr Unternehmen aus den Ereignissen rund um Afrika lernen können. Erkennen Sie parallel zwischen der Geschichte Afrika und dem Prozess in Ihren Unternehmen. Beginnen wir gleich mit dem Erfolg. Erfolg braucht Führungskraft und wächst aus der richtigen Führungsmentalität. Schwache Führer müssen ausgetauscht werden, wenn man das Ausbleiben des Erfolgs rechtzeitig verhindern möchte. Das afrikanische Volk ist nicht länger gewillt, korrupte Führer zu akzeptieren. Mitarbeiter verhalten sich deshalb wie Bürger. Sie folgen nicht der lautesten Stimme, sondern dem Enthusiasmus des charismatischen Visionärs. Der amerikanische Kaufmann Harry Gordon Selfridge hat es vor rund 100 Jahren auf den Punkt gebracht, The boss says go, the leader says let's go. Eine gute Führungskraft muss dabei nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch sich selbst führen können. Führung durch Erniedrigung funktioniert in Ansätzen nur in Full Metal Jacket, nicht auf ihren Büroflur oder in ihren Produktionshallen. Die Gesetzmäßigkeit in Unternehmen sind deshalb immer dieselbe. Am Ende erhält jeder Chef das Team, das er verdient. Andersrum gesehen entscheidet die Erziehung darüber, wie sich ihre Kinder in der Zukunft entwickeln. Deshalb brauchen auch Mitarbeiter Regeln, damit sie wissen, welche Grenzen im Unternehmen nicht überschritten werden dürfen. Erst wenn auf dieser Basis alle gemeinsam in einem Strang ziehen, ist auch der gemeinsame Erfolg möglich. Wirtschaft und Erfolg basieren auf dem Nutzen von Chancen und dem Erkennen von Möglichkeiten. Afrika und ihr Unternehmen haben von beiden eine ganze Menge. Und genau das ist es, was Gründer auf der ganzen Welt dazu bewegt, es mit der eigenen Ideen zu versuchen, die Chancen, die eigene Vision wahr werden zu lassen. Damit der Gründer sich entwickeln kann, müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass er in die Zukunft planen kann. Planbarkeit und Sicherheit sind eben auch zwei Formen von Motivation, nicht nur in Afrika. Diversity lebt von den Unterschieden. Die genetische Vielfalt ist in Afrika größer als auf dem gesamten Rest der Welt, denn hier ist von rund 50.000 Jahren die Menschheit entstanden. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb hoch, dass eine Chinesin und eine Deutsche genetisch mehr gemeinsam haben als zwei Afrikaner. In der ethnischen Vielfalt Afrika gründet der größte Fehler, denn die Kolonialmächte begangen haben, sie erschufen Länder, indem sie Grenzen nicht durch Regionen, sondern durch Völker zogen und diese dadurch trennten. Wenn man aus rund 3000 Bevölkerungsgruppen Staaten formt, entstehen zwangsläufig überall zahlreiche Minderheiten. Viele Völkerstaaten können wenig Konsens erzeugen, insbesondere Staaten, denen demokratische Strukturen völlig fremd sind. In solchen Staaten kann sich traditionell das Militär als politischer Akteur etablieren. Rund 20 Staaten in Afrika werden heute noch von Machthabern mit militärischem Hintergrund kontrolliert. Militär erfüllt Staatsaufgaben und ist auf der ganzen Welt deshalb eine Partei, keine Hilfsorganisation. Diese Basis für Konflikte war somit früh gelegt. Um diesen Konflikt und ihren Folgen zu entkommen, gab und gibt es für die Menschen oftmals nur einen Ausweg, die Flucht in die Anonymität der Großstädte, die irgendwann aus ihrer Nähe platzten. Die Entwicklung hat auch eine interessante Seite. Aus Diversity, und hier meine ich die ethnische Vielfalt, entstanden durch Kolonialisierung, Diskriminierung und Rassismus. Heute ist Diversity im kulturellen Sinne wieder geboren. Man hat plötzlich erkannt, dass es sich für die Gesamtheit wie auch für jeden Einzelnen lohnt, von den anderen zu lernen. Wer die gleiche Probleme hat und dieselben Freuden teilt, kann doch so viel anders gar nicht sein, auch wenn sein Äußeres zunächst das Gegenteil vermuten lässt. Bei uns werden Positionen nicht nach Herkunft, Geschlecht oder Religion, sondern nach Leistung besetzt, versprechen immer mehr Diversity Manager großer Konzerne. Dass das Spektrum der Fähigkeit auf der Vielfalt selbst beruht, scheinen die meisten von ihnen zu übersehen. Wer viel Fähigkeit und Blickwinkel aus aller Welt in seinem Unternehmen versammelt, erhöht also die Wahrscheinlichkeit, neue oder frei werdende Positionen optimal besetzen zu können. Am Ende dürfen wir erkennen, dass Diversity Menschen nicht mehr trennt, sondern vereint. Eines Abends irgendwo in Kenia. Jedes Jahr flog der Maasai Joseph Lekuton zurück in seine Heimat, um seine Familie wiederzusehen, die ihm sehr am Herzen lag. Er hörte sich bei seinen Aufenthalten in Kenia die zahlreichen Probleme der Menschen an und diskutierte mit jedem Einzelnen über mögliche Lösungswege. Zurück in Amerika nagte die Gespräche an seiner Seele, denn er wollte einerseits helfen, andererseits sein Leben in seiner neuen Heimat fortführen, denn dafür hatte er schließlich sein Leben lang gelernt. Hin und her gerissen zwischen den Kulturen und Kontinenten war es ihm selbst nicht möglich, einen Entschluss zu fassen. Ausschlaggebend für seine Entscheidung, nach Kenia zurückzukehren, war schließlich eine Geschichte, die ihm ein Mitglied des Elternrats einen Abend am Lagerfeuer erzählte. Vor vielen Jahren gab es einen großen Krieg zwischen den Stämmen. Der ein Stamm sandte ständig Speer aus, damit die Feinde keine Überraschungsangriff landen konnten. Eines Tages kam, was kommen müsste. Die Speer eilten ins Dorf, riefen. Sie kommen, es sind viel Krieger. In einer halben Stunde sind sie hier. Wir müssen fliehen. Alle packten in Widerseil das Nötigste zusammen und machten sich bereit zum Aufbruch. Doch zwei Männer blieben auf dem Dorfplatz zurück. Sie machten keinerlei Anstalten. Ihr habt und gut zusammen zu suchen. Ein Blinder und ein Mann, der ohne Beine geboren würde. Der Führer des Stammes kam zu ihnen und erklärte ihnen, was sie längst wussten. Wir müssen laufen, wir müssen schnell sein, um mit unseren Frauen und Kindern zu überleben. Wir müssen euch zurücklassen. Der Stamm brach auf und die beiden warteten auf den sicheren Tod. Doch nach ein paar Minuten bemerkte der Blinde, ich bin ein sehr starker Mann, aber ich kann nicht sehen. Der andere erwiderte, ich kann bis ans Ende der Welt schauen, aber das hilft mir nichts, wenn ich an den Feinden ins Auge blicke. Daraufhin ging der Blinde in die Knie und forderte den Mann ohne Beine auf seine Schultern zu klettern. Sie liefen gemeinsam los und folgten den Fußspuren der Dorfbewohner und als sie gefunden hatte, zogen sie an ihnen vorbei. Der Stammältesten schwieg einen Moment, dann fuhr er fort. Joseph, du hast eine amerikanische Ausbildung und ein gutes Leben und dein Leben gehört dir allein. Wir möchten, dass du unsere Augen bist. Wir geben dir die Beine, wir laufen los und du führst uns. Wie wirst du dich entscheiden? Der Löwe wohnt in deinem Herzen. Den Alltag seines jungen Lebens hat der Maasai Joseph Le Couteau in seinem Buch Facing the Lion eindrucksvoll beschrieben. Wenn Sie es lesen, werden Sie nach den Zuklappen feststellen, dass es euch auch in Ihrem Leben, in Ihren Unternehmen und in Ihren Familien Momenten und Situationen gab, wo Sie einem Löwen gegenüberstanden. Auch Sie müssen in solchen Momenten Entscheidungen treffen, die die Weichen für Ihre Zukunft gestellt haben. Auf der Straße des Erfolgs müssen wir alle tagtäglich Hürden überwinden. Unser Selbstbewusstsein lässt uns dabei den nötigen Anlauf nehmen. Der Gedanke an das, was wir nicht für uns, sondern für anderen leisten, gibt uns die Kraft für den Absprung. Laufen Sie los und halten Sie die Augen offen, damit Sie Chancen nicht verpassen. Bewahren Sie sich die Fähigkeiten, Zeichen zu erkennen und dadurch auch die nicht so offensichtlichen Lösungen zu finden. Auch wenn andere das gleiche Ziel haben wie Sie, bündeln Sie Kräfte und seien Sie schneller. Seien Sie mutig und seien Sie vor allem gut zu Ihren Kindern. Sie zeigen ihnen nicht nur, wie man im Regen tanzt, sie zeigen ihnen auch, wie wunderschön Wachstum sein kann. Willkommen in Abenteuerland oder wie alles begann. Ein deutsches Sprichwort sagt, wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Einige Anekdoten aus meinem Reisetagebuch möchte ich zum Abschluss mit Ihnen teilen. So können Sie die Gefühle mit mir teilen, die mich in den ersten Wochen in der neuen Welt heimgesucht haben. Das erste Mal vergisst du nie. Als ich in Deutschland zum ersten Mal sah, saß ich in einem Flugzeug und blickte während des Landeanflugs aus dem Fenster. Dass ich in einer fremden Welt landen würde, war mir erst wirklich bewusst, als ich die Bäume, Häuser und Straßen unter mir sah. Dort standen sie in Reihe und Glied organisiert wie Soldaten beim Morgenappell. Exakte Abstände und Winkel wie im Kubismus offenbarten einen Blick in das Herz des Perfektionismus. Das Fremde machte mir damals auch ein wenig Angst. Doch eins war mir in dem Moment klar: Das Flugzeug wird dort unten irgendwo landen. Es gibt keinen Zurück. Guten Appetit! Zurück wollte ich auch gar nichts. Dieser Entschluss stand für mich fest, als ich am nächsten Morgen am Frühstückstisch meiner Gastfamilie saß. Ich blickte minutenlang erwartungsvoll aus dem Fenster und wartete artig auf die vielen Gäste. Doch es kam niemanden. Der reich gedeckte Tisch war für uns fünf allein. Selbst Busse sind anders. Als ich ein paar Tage später auf den Bus wartete, wartete auf mich bereits die nächste Überraschung. Winken und Lächeln bewegte keine einzige Busfahrer zum Anhalten. Irgendwann standen mir die Tränen in den Augen. Merkwürdig, dachte ich. Zu Hause in Kenia funktioniert das immer prima. Doch hier musste ich erst lernen, dass Bushaltestellen die einzigen Orte sind, wo das Ein- und Aussteigen möglich ist. Ein kenianischer Matatu, ein Sammeltaxi für 15 Personen, ist zwar in der Theorie ebenfalls an die offiziellen Haltestelle gebunden, es hält in der Praxis aber überall dort, wo es für den Passagier Sinn macht und kein Ordnungshüter in Sichtweite ist, der dem Busfahrer gern die Wahl lässt zwischen Höherstrafe und etwas günstigem Besteckungsgeld. Service und Ordnung sind in Kenia zwei Paar Schuhe. Bei uns werden zudem auf den Bildschirmen in den Bussen nicht Werbung, Nachrichten oder die nächste Haltestelle angezeigt, sondern laute Musikvideos, Discolight und bunte Dekoration untermalen das Ganze. Vertrauen ist wundervoll. Am nächsten Sonntag konnte ich meinen Augen nicht trauen. Wir fuhren zu einem Bauernhof, um Erdbeeren zu kaufen. Ich blickte mich verwirrt um, doch einen Verkäufer suchte ich vergeblich. Das Einzige, was ich fand, war ein Schild mit den Preisen und eine kleine offene Schalltüle, in die jeder Kunde brav den geforderten Betrag einzahlten und aus der niemanden etwas herausnahm. Dass Menschen einander so viel Vertrauen schenkten, war für mich in diesem Moment einfach überwältigend. Die gute Seiten von Trennung. Dass die Deutschen tatsächlich verrückt sind, offenbarte sich mir nur wenig später. Sie trennen ihren Müll. Kartoffelschelle in die braune Tonne, Kartoffelsack in die schwarze. Sie sehen einander nie mehr wieder. Die Krankheit ist übrigens ansteckend. Heute bin ich genauso verrückt. Manchmal sortiere ich die Kartoffelschale schon nach Größe. Wer weiß, vielleicht ist das irgendwann die nächste Stufe. Reisebildet. Einen wahren Schock erlebte ich bei meiner ersten Zugfahrt. Schwarzfahren ist verboten, mahnte ein Schild in großen Buchstaben. Ich blickte mich ängstlich im großen Raumwagen um. Und tatsächlich, ich war die einzige Schwarze. Meine Nervosität war mir wohl deutlich anzusehen, denn alle Blicke waren auf mich gerichtet, als der Schaffner sich vor mir aufbaute und fragte, hier noch jemand zugestiegen? Ich zog mein Ticket aus der Tasche. Ein Raunen ging durch die Mengen und ich war wieder Herr über die Situation. Die Europäer haben die Uhr, Teil 2. In Deutschland sind nicht nur die Busse pünktlich, sondern auch die Menschen. Eine echte Zeitumstellung für jemanden, der aus einem Hakuna Matata, keine Sorge, Land stammt. Ein Sprichwort bei uns lautet Haraka, Haraka, Haina, Baraka. Übersetzt heißt, Hurry, hurry has no blessings oder auch Eile bringt keine Segen. Meine erste Verabredung musste lange auf mich warten. Ich entschuldige mich mit den Worten, nächstes Mal verlasse ich das Haus bereits am Abend vorher. Beruflich habe ich mir Pünktlichkeit ins Pflichtenheft geschrieben. Privat behält manchmal leider immer noch der Afrikaner in mir die Oberhand. Auf den Punkt. In Deutschland kommt man im Gespräch schneller zu Sachen. In Kenia erkundigt man sich erst einmal gegenseitig nach dem Wohlbefinden der Familie. Das schließt alle ein. Großeltern, Urgroßeltern, Cousins und Cousinen, alle Onkel und Tanten. Selbst Hunde und Katzen finden Erwähnung. Auf den Punkt kommt man hier im täglichen Miteinander überall. Fragt man in Kenia nach dem Weg, zeigt der Gefragte in die grobe Richtung und lächelt. Hier in Deutschland wird metergenau erklärt, wo man abbiegen muss und welche Orientierungspunkte sich fürs Einprägten des Streckenverlaufs anbieten. Die Präzision erstreckt sich auf die Regeltreue. Erwachsene halten an roten Ampeln, um ihre Kinder Vorbild zu sein. Die Leute gehen auf den Bürgersteig, die Fahrräder fahren auf dem Radweg. Niemand verlässt dabei seine gesetzlich zugewiesenen Revier. Abfall sucht man auf den Straßen vergeblich, Mülleimer bis zum Horizont, soweit das Auge blicken kann. Deutschland glänzt. Essen ist Arbeit. 2 Tage Weihnachten in Kenia sind schon anstrengend. Hier muss ich 3 Tage feiern, die 6 Wochen Vorfreude in den Schaufenstern nicht mitgerechnet. Doch der Gipfel des Genusses erwartet mich bei einem Fest auf einem Bauernhof. Nicht gegen leckeres Grillgut, aber Spanferkel, ein ganzes Schwein am Spieß, war für mich eine eher bizarre Erfahrung, von der ich meinen Blick stundenlang nicht lösen konnte. Das Highlight auf meiner bisherigen kulinarischen Reise. Rassismus steckt noch in den Kinderschuhen. Rassismus und Diskriminierung gibt es in vielen Formen, direkt und indirekt, latent und heftig. Ich bin Ihnen alle schon einmal begegnet. Zwischen Weghören und Protest bewegen sich meine Reaktionen. Meistens bin ich aber Hakuna Matata. Ich bin zwar schwarz und empfinde das Wort nicht als Herabwürdigung. Als Adjektiv mit Tiernamen hat es in meinen Ohren allerdings eine andere Bedeutung. Dummheit kann ich entschuldigen, aber wenn Kinder mich beleidigen und Eltern nicht einschreiten, platzt mir der Kragen, denn Kinder können noch lernen. Sonst sind es die Steine und Brandbombenwerfer von morgen. Ich fordere keine Sonderbehandlung. Wie jeder andere möchte ich nur mit Respekt behandelt werden. Auch wenn ich eine schwarze Frau und keine runde Ampel bin. Diskriminierung ist kein deutsches Problem. Auch wenn Hakenkreuz-Schmierereien das suggerieren mögen. Diskriminierung gibt es überall, auch in Kenia. Wo 40 Stämme miteinander konkurrieren, ist das Zusammenleben nicht selten ein Ritt auf die Rasierklinge. hoffen wir in beiden meine Heimatländer auf Besserung.